Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 241 an Schiller. Einige Dinge, die ich gestern zurückließ, will ich doch gleich nachbringen. Erstlich gratuliere ich zu der zweiten Auflage. Es war wohl nicht anders zu tun, als dass Sie solche in Jena drucken ließen. Schicken Sie mir das Papier bald, denn man wird hier nicht gleich gefordert. Einige Buchstabenbemerkungen, sonst Druckfehler genannt, schicke ich Ihnen ehestens. Wie stark gedenken Sie, diese Auflage zu machen? Wir können noch die dritte erleben. Vossens Almanach ist über die Maßen schlecht. Es tut mir leid für ihn und unser Verhältnis zu ihm, denn man muss seinen Nebenbuhlern doch einigermaßen gleich sein, wenn man sie nicht hassen soll. Die Mattherzigkeit der sämtlichen Kompanie ist unglaublich, und ohne die paar Übersetzungen wäre beinahe das Bändchen völlig leer. Doch leugne ich nicht, dass wir den Creator Spiritus wohl zum Freunde haben müssen, wenn wir das nächste Jahr nicht zurück, sondern vorwärts treten wollen. Das Angenehmste, was Sie mir aber melden können, ist Ihre Beharrlichkeit an Wallenstein und Ihr Glaube an die Möglichkeit einer Vollendung, denn nach dem tollen Wagestück mit den Xenien müssen wir uns bloß großer und würdiger Kunstwerke befleißigen und unsere protheische Natur zu Beschämung aller Gegner in die Gestalten des Edlen und Guten umwandeln. Die drei ersten Gesänge meines epischen Gedichts sind fleißig durchgearbeitet und abermals abgeschrieben. Ich freue mich darauf, sie Humboldts gelegentlich vorzulesen. Die englische Übersetzung von Cellini, die ich durch Eschenburg erhalten habe, gehört Boje, wie sein eingeschriebener Name zeigt. Wenn Sie ihm gelegentlich schreiben, so fragen Sie ihn doch, ob er mir sie überlassen will. Ich will ihm gerne dafür zahlen, was er verlangt, und ihm noch außerdem, wenn meine Arbeit künftig besonders gedruckt erscheint, ein Exemplar davon versprechen. Am Englischen ist mir in mehr als einem Betracht gelegen. Besonders hat es ein sehr wohlgestochenes Porträt, das ich ausschneiden müsste, um es dereinst kopieren zu lassen. Diese ganze Arbeit zu vollenden und auch nur ohne Noten zu ajustieren, brauche ich noch das Restchen vom Jahre. Die Naturbetrachtungen freuen mich sehr. Es scheint eigen, und doch ist es natürlich, dass zuletzt eine Art von subjektivem Ganzen herauskommen muss. Es wird, wenn Sie wollen, eigentlich die Welt des Auges, die durch Gestalt und Farbe erschöpft wird. Denn wenn ich recht Acht gebe, so brauche ich die Hilfsmittel anderer Sinne nur sparsam, und alles Raisonnement verwandelt sich in eine Art von Darstellung. So viel vor heute, mit einem herzlichen Lebewohl. Weimar, den 15. November 1796. Geh!